Schluss, sagte Joachim. Es ist eine Schweinerei. Das Ganze ist eine ungeheure, ekelhafte Schweinerei. Und wenn du für deinen Teil, ich... Und er verließ raschen Schrittes das Zimmer, zog zornig die Türe hinter sich zu. Und wenn nicht alles täuschte, so hatten Tränen in seinen schönen, sanften Augen gestanden. Der andere blieb betreten zurück. Er hatte gewisse Entschlüsse des Vetters nicht sehr ernst genommen, solange dieser sich in lauten Ankündigungen ergangen hatte. Nun aber, da es nur noch schweigend in Joachims Miene arbeitete und er sich benahm wie eben, erschrak Hans Castorp, weil er begriff, dass dieser Militär der Mann war, zu Taten überzugehen. Er schrak bis zum Erblassen, und zwar für sie beide, für sich und ihn. Ist es möglich, dass er mich allein hier oben lässt? Mich, der ich doch nur gekommen bin, ihn zu besuchen? Um hinzuzufügen, das wäre doch toll und schrecklich. Es wäre dermaßen toll und schrecklich, dass ich fühle, wie ich ganz kalt im Gesicht werde und mein Herz sich regellos aufführt. Denn wenn ich allein hier oben zurückbleibe, und das tue ich, wenn er abreist, dass ich mit ihm fahre, ist platterdings ausgeschlossen. Dann ist es ja... Aber nun steht mein Herz überhaupt still. Dann ist es ja für immer und ewig, denn allein finde ich nie und nimmer mehr den Weg ins Flachland zurück. Soweit Hans Castorps schreckhafter Gedankengang. Noch am selben Nachmittag sollte er über den Lauf der Dinge Gewissheit erlangen. Joachim erklärte sich, die Würfel fielen, es kam zu Schlag und Entscheidung. Nach dem Tee stiegen sie ins helle Souterrain hinab zur Monatsuntersuchung. Es war Anfang September. Beim Eintritt ins trocken durchhauchte Ordinationszimmer fanden sie Dr. Krokowski an seinem Schreibtisch Platz, während der Hofrat, sehr blau im Gesicht, mit untergeschlagenen Armen an der Wand lehnte, in der einen Hand das Hörrohr, mit dem er sich gegen die Schulter klopfte. Er gähnte zur Decke empor. »Mahlzeit, Kinder«, sagte er matt und ließ auch fernerhin eine recht schlaffe Laune merken. Melancholie, allgemeinen Verzicht. Wahrscheinlich hatte er geraucht. Es lagen aber auch sachliche Ärgernisse vor, von denen die Vettern schon gehört hatten. Anstaltsinterna von sattsam bekannter Art. Ein junges Mädchen, Ami Nölting mit Namen, war 1 Uhr nachts mit einem Leidenden namens Polypraxios, einem jungen Chemiker, dessen Vater am Piräus Farbwerke besaß, in ihrem Zimmer ertappt worden, und zwar durch eine von Eifersucht verstörte Freundin, die auf demselben Wege in Amis Zimmer gelangt war wie Polypraxios, nämlich über die Balkons, und zerrissen von Schmerz und Wut über das Wahrgenommene ein furchtbares Geschrei erhoben, alles in Bewegung gesetzt und die Sache an die große Glocke gehängt hatte. Behrens hatte allen dreien, dem Athener, der Nölting und ihrer Freundin, die vor Leidenschaft der eigenen Ehre wenig geachtet hatte, den Laufpass geben müssen und eben jetzt mit seinem Assistenten die widrige Sache durchgesprochen. Auch während der Untersuchung der Vettern fuhr er noch fort im Tone der Schwermut und der Resignation, sich darüber auszulassen. Denn er war ein so fertiger Künstler der Auskultation, dass er zugleich eines Menschen Inneres belauschen, von etwas anderem reden und dem Assistenten, das er horchte, diktieren konnte. »Ja, ja, Gentlemen, die verfluchte Libido«, sagte er. »Sie haben natürlich noch Ihr Vergnügen an der Schoße, Ihnen kann's recht sein. Vesikulär, aber so ein Anstaltschef, der hat davon die Nase plängen. Das können Sie mir Dämpfung, das können Sie mir glauben. Kann ich dafür, dass die Ptese nun mal mit besonderer Konkupiszenz verbunden ist? Leichte Rauigkeit? Ich habe es nicht so eingerichtet, aber ehe man sich's versieht, steht man da wie ein Hütchenbesitzer. Verkürzt hier unter der linken Achsel. Wir haben die Analyse, wir haben die Aussprache, ja, Mahlzeit. Je mehr die Rasselbande sich ausspricht, desto lüsterner wird sie. Ich predige die Mathematik. Ja, besser hier, das Geräusch ist weg. Die Beschäftigung mit der Mathematik, sage ich, ist das beste Mittel gegen die Kupidität. Staatsanwalt Parent, der stark angefochten war, hat sich drauf geworfen. Er hat es jetzt mit der Quadratur des Kreises und spürt große Erleichterung. Aber die meisten sind ja zu dumm und zu faul dazu, dass Gott erbarm. Vesikulär, sehen Sie, ich weiß ganz gut, dass junges Volk hier gar nicht ganz unschwer verlumpt und verkommt. Und früher habe ich manchmal einzuschreiten versucht gegen die Debuschen. Aber dann ist es mir passiert, dass irgendein Bruder oder Bräutigam mich ins Gesicht hineingefragt hat, was es mich eigentlich angehe. Seitdem bin ich nur noch Arzt. Schwaches Rasseln rechts oben. Er war fertig mit Joachim, steckte sein Hörrohr in die Kitteltasche und rieb sich mit der riesigen Linken die beiden Augen, wie er zu tun pflegte, wenn er abfiel und melancholisch war. Halb mechanisch und zwischendurch gähnend vor Misslaune, sagte er sein Sprüchlein her. »Na, Ziemsen, nur immer munter. Ist ja noch immer nicht alles genau so, wie es im Physiologiebuche steht. Hapert noch da und da. Und mit Gafgi haben Sie Ihre Angelegenheiten auch noch nicht restlos bereinigt. Sind sogar in der Skala gegen neulich um eine Nummer aufgerückt. 6 ist es diesmal. Aber darum nur kein Weltschmerz geblasen. Als Sie herkamen, waren Sie kränker, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Und wenn Sie noch 5, 6 Manote, wissen Sie, dass man früher Manot sagte und nicht Monat? War eigentlich viel volltöniger. Ich habe mir vorgenommen, nur noch Manot zu sagen. Herr Hofrat, setzte Joachim an. Er stand mit bloßem Oberkörper, in geschlossener Haltung, Brust heraus, die Absätze zusammengenommen und war so fleckig im Gesicht wie damals, als Hans Castorp bei bestimmter Gelegenheit erstmals bemerkt hatte, dass dies die Art des Tiefgebräunten sei, blass zu werden. »Wenn Sie«, redete Behrens über seinen Anlauf hin, »noch rund ein halbes Jährchen hier stramm Gamaschendienst tun, dann sind Sie ein gemachter Mann, dann können Sie Konstantinopel erobern. Dann können Sie vor lauter Markigkeit Oberbefehlshaber in den Marken werden.« Wer weiß, was er in seiner Verdüsterung noch alles gekohlt haben würde, wenn Joachims unbeirrte Haltung, seine unverkennbare Gewilltheit zu sprechen, und zwar mutig zu sprechen, ihn nicht aus dem Konzept gebracht hätte. »Herr Hofrat«, sagte der junge Mann, »ich wollte gehorsamst melden, dass ich mich entschlossen habe zu reisen.« »Nanu, wollen Sie reisender werden? Ich dachte, Sie wollten später mal als gesunder Mensch zum Militär.« »Nein, ich muss jetzt abreisen, Herr Hofrat, in 8 Tagen.« »Sagen Sie mal, höre ich recht? Sie werfen die Flinte hin? Sie wollen durchbrennen? Wissen Sie, dass das Desertion ist?« »Nein, das ist nicht meine Auffassung, Herr Hofrat. Ich muss nun zum Regiment. Obgleich ich Ihnen sage, dass ich Sie in einem halben Jahr bestimmt entlassen kann, dass ich Sie aber vor einem halben Jahr nicht entlassen kann?« Joachims Haltung wurde immer dienstlicher. Er nahm den Magen herein und sagte kurz und gepresst, »Ich bin über 1,5 Jahre hier, Herr Hofrat, ich kann nicht länger warten. Herr Hofrat haben ursprünglich gesagt, ein Vierteljahr. Dann ist meine Kur immer wieder viertel- und halbjahrsweise verlängert worden und ich bin immer noch nicht gesund. Ist das mein Fehler?« »Nein, Herr Hofrat, aber ich kann nicht länger warten. Wenn ich nicht ganz den Anschluss verpassen will, so kann ich meine richtige Genesung hier oben nicht abwarten. Ich muss jetzt hinunter. Ich brauche noch etwas Zeit für meine Equipierung und andere Vorbereitungen.« »Sie handeln im Einverständnis mit Ihrer Familie?« »Meine Mutter ist einverstanden. Es ist alles abgemacht. Ich trete 1. Oktober als Fahnenjunker bei den 76ern ein.« »Auf jede Gefahr?« fragte Behrens und sah ihn aus blutunterlaufenen Augen an. »Zu Befehl, Herr Hofrat«, antwortete Joachim mit zuckenden Lippen. »Na, dann ist gut, Ziemsen.« Der Hofrat wechselte die Miene, gab nach in seiner Haltung und ließ in jeder Weise locker. »Ist gut, Ziemsen. Rühren Sie. Reisen Sie mit Gott. Ich sehe, Sie wissen, was Sie wollen. Sie nehmen die Sache auf sich und so viel stimmt, dass es Ihre Sache ist, nicht meine, von dem Augenblick an, wo Sie sie auf sich nehmen. Selbst ist der Mann. Sie reisen ohne Garantie, ich stehe für nichts. Aber bewahre, es kann ganz gut gehen. Ist ein luftiger Beruf, den Sie ergreifen. Kann durchaus sein, dass es Ihnen bekommt und dass Sie sich herausbeißen.« »Jawohl, Herr Hofrat.« »Na, und Sie, junger Mann aus dem Zivilpublikum, Sie wallen wohl mit?« Das war Hans Castorp, der antworten sollte. Er stand da, ebenso bleich wie vor Jahresfrist bei jener Untersuchung, die seine Aufnahme herbeigeführt hatte, stand auf demselben Fleck wie damals. Und wieder war deutlich das Pulsen seines Herzens gegen die Rippen zu sehen. Er sagte, »Ich möchte es von Ihrem Votum abhängig machen, Herr Hofrat.« »Meinem Votum, schön.« Und er zog ihn am Arme an sich, horchte und klopfte. Er diktierte nicht, es ging ziemlich schnell. Als er fertig war, sagte er, »Sie können reisen.« Hans Castorp stotterte, »Das heißt, wieso bin ich denn gesund?« »Ja, Sie sind gesund. Die Stelle links oben ist nicht mehr der Rede wert. Ihre Temperatur passt nicht zu der Stelle. Woher sie kommt, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich nehme an, dass sie weiter nichts zu bedeuten hat. Meinetwegen können Sie reisen. Aber Herr Hofrat, das ist vielleicht im Augenblick nicht Ihr voller Ernst. Nicht mein Ernst? Wieso denn? Was denken Sie denn? Was denken Sie überhaupt so beiläufig von mir? Möchte ich wissen. Wofür halten Sie mich? Für einen Hütchenbesitzer? Es war Jähzorn. Die Bläue in des Hofrats Gesicht hatte sich ins Veilchenfarbene vertieft durch lodernden Zudrang. Die einseitige Schürzung seiner Lippe mit dem Schnurrbärtchen sich heftig verstärkt, so dass die seitlichen Oberzähne sichtbar wurden. Er schob schon den Kopf vor wie ein Stier. Seine Augen quollen tränend und blutig. »Das verbitte ich mir«, schrie er. »Ich bin erstens überhaupt kein Besitzer. Ich bin ein Angestellter hier. Ich bin Arzt. Ich bin nur Arzt. Verstehen Sie mich?« Ich bin kein Kuppelonkel. Ich bin kein Signor Amoroso auf dem Toledo im schönen Neapel. Verstehen Sie mich wohl? Ich bin ein Diener der leidenden Menschheit. Und sollten Sie sich eine andere Auffassung gebildet haben von meiner Person, dann können Sie beide zum Kuckuck gehen, in die Binsen oder vor die Hunde. Ganz nach beliebiger Auswahl, glücklicher Reise. Mit langen und breiten Schritten ging er zur Tür hinaus, durch die Tür, die ins Vorzimmer des Durchleuchtungsraumes führte, und ließ sie hinter sich zukrachen. Ratsuchend blickten die Vettern auf Dr. Krokowski, der sich jedoch in seinen Papiere vertieft und vergraben zeigte. Sie sputeten sich, in ihre Kleider zu kommen. Auf der Treppe sagte Hans Castorp, das war ja schrecklich. Hast du ihn schon mal so gesehen? Nein, so noch nicht. Das sind so vorgesetzten Anfälle. Das einzig Richtige ist, dass man sie in einwandfreier Haltung über sich ergehen lässt. Er war ja natürlich gereizt durch die Geschichte mit Polypraxis und der Nölting. Aber hast du gesehen, fuhr Joachim fort, und man merkte, wie die Freude darüber, dass er seine Sache durchgefochten, in ihm aufstieg und ihm die Brust beengte. Hast du gesehen, wie er klein beigab und kapitulierte, als er einsah, dass es mein Ernst war? Man muss nur Schneid zeigen, sich nur nicht zudecken lassen. Nun habe ich sozusagen Erlaubnis. Er selbst hat gesagt, dass ich mich wahrscheinlich herausbeißen werde. Und über 8 Tage reisen. In 3 Wochen bin ich beim Regiment, verbesserte er sich, indem er Hans Castorp aus dem Spiele ließ und seine freudebebende Aussage auf die eigene Person beschränkte. Hans Castorp schwieg. Er sagte nichts über Joachims Erlaubnis, noch über seine eigene, von der ja allenfalls auch zu reden gewesen wäre. Er machte Toilette zur Liegekur, steckte das Thermometer in den Mund, schlug mit kurzen und sicheren Griffen, mit voll ausgebildeter Kunst, jener geheiligten Praktik gemäß, von der im Flachlande niemand eine Ahnung hatte, die beiden Kamelhaardecken um sich und lag dann still als ebenmäßige Walze auf seinem vorzüglichen Liegestuhl in der kalten Feuchte des Frühherbstnachmittags. Es war entschieden, Joachim würde reisen. Radamant hatte ihn entlassen. Nicht Rite, nicht als gesund, aber mit halber Billigung entlassen eben doch. Aufgrund und in Anerkennung seiner Standhaftigkeit. Er würde hinunterfahren, mit der Schmalspurbahn in die Tiefe nach Landquart, nach Romanshorn, dann über den weiten, abgründigen See, über den im Gedichte der Reiter ritt, und durch ganz Deutschland nach Hause. Er würde dort leben, in der Welt des Flachlandes, unter lauter Menschen, die keine Ahnung hatten, wie man leben musste, die nichts wussten vom Thermometer, von der Kunst des Sich-Einwickelns, vom Pelzsack, vom dreimaligen Lustwandel, von, es war schwer zu sagen, schwer aufzuzählen, wovon alles sie drunten nichts wussten. Aber die Vorstellung, dass Joachim, nachdem er länger als 1,5 Jahre hier oben verbracht, unter den Unwissenden leben sollte, diese Vorstellung, die nur Joachim betraf und nur ganz von fern und versuchsweise auch ihn, Hans Castorp, verwirrte ihn so, dass er die Augen schloss und eine abwehrende Handbewegung machte. »Unmöglich, unmöglich«, murmelte er. Da es denn aber unmöglich war, so würde er also allein und ohne Joachim hier oben weiterleben. Ja, wie lange? Bis Behrens ihn als geheilt entließ. Und zwar im Ernst, nicht so wie heute. Aber erstens war das ein Zeitpunkt, zu dessen Bestimmung man nur, wie Joachim einst, bei irgendeiner Gelegenheit in die Luft hinein die Gebärde des Unabsehbaren machen konnte. Und zweitens, würde das Unmögliche dann möglicher geworden sein? Im Gegenteil eher. Und so viel war loyalerweise zuzugeben, dass eine Hand ihm geboten war, jetzt, wo das Unmögliche vielleicht noch nicht ganz so unmöglich war, wie es später sein würde, eine Stütze und Führung für ihn durch Joachims wilde Abreise auf dem Wege ins Flachland, den er von sich aus in Ewigkeit nie zurückfinden würde. Wie würde humanistische Pädagogik ihn mahnen, die Hand zu ergreifen und die Führung anzunehmen, wenn die humanistische Pädagogik von der Gelegenheit erfuhr? Aber Herr Settembrini war nur ein Vertreter von Dingen und Mächten, die hörenswert waren, aber nicht allein, nicht unbedingt. Und auch mit Joachim stand es so, er war Militär, jawohl, er reiste ab, beinahe in dem Augenblick, wo die hochbrüstige Marussia zurückkehren sollte. Am 1. Oktober kehrte sie bekanntlich zurück. Während ihm, dem zivilistischen Hans Castorp, die Abreise namentlich und abgekürzt gesprochen darum unmöglich schien, weil er auf Klawdia Schuscha warten musste, von deren Rückkehr bei weitem noch nichts verlautete. »Das ist nicht meine Auffassung«, hatte Joachim gesagt, als Radamant ihm von Desertion gesprochen hatte, was zweifellos in Hinsicht auf Joachim nur Kohl und Geschwafel gewesen war von des verdüsterten Hofrats Seite. Aber für ihn, den Zivilisten, lagen die Dinge denn doch wohl anders. Für ihn, ja, ganz ohne Zweifel, so war es. Um diesen entscheidenden Gedanken aus seinem Gefühle emporzuarbeiten, hatte er sich heute hier ins Nasskalte gelegt. Für ihn wäre es wirklich Desertion gewesen, die Gelegenheit zu ergreifen und wilde oder halbwilde Abreise ins Flachland zu halten. Desertion von ausgebreiteten Verantwortlichkeiten, die ihm aus der Anschauung des Hochgebildes, genannt Homo Dei, hier oben erwachsen. Verrat an schweren und erhitzenden, ja seine natürlichen Kräfte übersteigenden, doch abenteuerlich beglückenden Regierungspflichten, denen er hier in der Loge und am blaublühenden Orte oblag. Er riss das Thermometer aus dem Munde so heftig wie vorher nur einmal, nach erster Benutzung, nachdem die Oberin ihm eben das zierliche Werkzeug verkauft, und blickte mit ebensolcher Begierde wie damals darauf nieder. Mercurius war kräftig emporgewandert. Er zeigte 37,8, fast 9. Hans Castorp warf die Decken von sich, sprang auf und hatte einen schnellen Gang ins Zimmer zur Korridortür und zurück. Dann, wieder in horizontaler Lage, rief er leise Joachim an und fragte nach dessen Kurve. »Ich messe mich nicht mehr«, antwortete Joachim. »Na, ich hab Tempus«, sagte Hans Castorp, das Wort in Nachfolge Frau Störs, nach Analogie von Shampoos behandelnd, worauf Joachim hinter der Glaswand sich schweigend verhielt. Auch später sagte er nichts an diesem Tag und den Folgenden, forschte mit Worten nicht nach des Vetters Plänen und Entschlüssen, die sich ganz von selbst bei knapp gesetzter Frist offenbaren mussten, durch Handlungen oder das Unterlassen von Handlungen. Und das taten sie, nämlich durch Letzteres. Er schien es mit dem Quietismus zu halten, der hatte wissen wollen, dass Handeln Gott beleidigen heiße, der es allein tun wolle. Jedenfalls hatte Hans Castorps Aktivität in diesen Tagen sich auf einen Besuch bei Behrens beschränkt, eine Rücksprache, von der Joachim wusste und deren Verlauf und Ergebnis er sich an 5 Fingern ausrechnen konnte. Sein Vetter hatte erklärt, er erlaube sich auf des Hofrats frühere, vielfältige Ermahnungen, seinen Fall hier gründlich auszuheilen, damit er niemals wiederkommen müsse, mehr Gewicht zu legen als auf das rasche Wort einer unwilligen Minute. Er habe 37,8. Er könne sich nicht als Rite entlassen fühlen. Und wenn des Hofrats Äußerung von neulich nicht etwa als Relegation zu verstehen gewesen sei, zu welcher Maßregel Anlass gegeben zu haben, er, Sprecher, sich nicht bewusst sei, so habe er nach ruhiger Überlegung und in bewusstem Gegensatz zu Joachim Ziemsen beschlossen, noch hier zu bleiben und seine völlige Entgiftung abzuwarten. Worauf der Hofrat ziemlich wörtlich erwidert hatte, bon und schön und nichts für ungut. Und das heiße er wie ein vernünftiger Kerl reden. Und er habe es doch gleich gesehen, dass Hans Castorp mehr Talent zum Patienten habe als dieser Durchgänger und Haudegen da und so fort. Dies also war, nach Joachims annähernd genauer Kalkulation, der Hergang des Gespräches gewesen, und so sagte er nichts und stellte eben nur schweigend fest, dass Hans Castorp sich seinen die Abreise vorbereitenden Schritten nicht anschloss. Wie viel hatte aber auch der gute Joachim mit sich selber zu tun? Er konnte sich wirklich um Schicksal und Verbleib des Vetters nicht weiter kümmern. Ein Sturm wogte in seiner Brust, man kann es sich denken. Nur gut vielleicht, dass er sich nicht mehr maß, sondern sein Instrument angeblich, indem er es hatte fallen lassen, zerbrochen hatte. Messungen hätten beirrende Ergebnisse zeitigen mögen. So furchtbar aufgeregt, bald dunkel glühend, bald bleich vor Freude und Spannung, wie Joachim war. Er konnte nicht mehr liegen. Den ganzen Tag ging er in seinem Zimmer auf und ab, wie Hans Castorp hörte, zu all den Stunden viermal am Tage, in welchen auf Berghof die Horizontale herrschte. Anderthalb Jahre und nun hinunter, ins Flachland, nach Hause, nun wirklich zum Regiment, wenn auch nur mit halber Erlaubnis. Das war keine Kleinigkeit, in keinem Sinne. Hans Castorp fühlte es dem ruhelos wandernden Vetter nach. 18 Monate, den vollen Jahreszirkel und dann die Hälfte noch einmal durchlaufen hier oben, tief eingelebt, eingefahren in dieses Ordnungsgeleis, diesen unverbrüchlichen Lebensgang, den er in 7x70 Tagen zu allen Gezeiten erprobt. Und nun nach Haus, in die Fremde, zu den Unwissenden. Welche Akklimatisationsschwierigkeiten mochten da drohen? Und durfte man sich wundern, wenn Joachims große Aufregung nicht nur aus Freude bestand, sondern auch Bangigkeit, Weh des Abschieds vom durch und durch Gewohnten, ihn durch sein Zimmer trieb? Von Marussia hier ganz zu schweigen. Aber die Freude überwog. Er ging auf in Vorbereitungen, er beglich seine Schlussnota auf der Verwaltung, begann schon Tage vor dem selbstgesetzten Termin mit dem Kofferpacken. Sommer- und Winterzeug packte er ein und ließ den Pelzsack nebst den Kamelhaardecken vom Hausdiener in Sackleinen nähen, vielleicht, dass er sie im Manöver einmal gebrauchen konnte. Er fing an, Lebewohl zu sagen, er machte Abschiedsvisite bei Nafta und Settembrini, allein, denn sein Vetter schloss sich nicht an bei diesem Gange, und fragte auch nicht, was Settembrini zu Joachims bevorstehender Abreise und Hans Castorps bevorstehender Nicht-Abreise gemeint und geäußert, ob er nur Sissi oder Sosso gesagt hatte, oder beides, oder Poveretto, das musste ihm gleichgültig bleiben. Dann kam der Vorabend der Abreise, wo Joachim alles zum letzten Mal absolvierte, jede Mahlzeit, jede Liegekur, jeden Lustwandel und von den Ärzten der Oberin Urlaub nahm. Und es tagte der Morgen selbst, heißäugig und mit kalten Händen kam Joachim zum Frühstück, denn er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, nahm auch kaum einen Bissen zu sich und schnellte, als die Zwergin meldete, das Gepäck sei aufgeschnallt, hastig vom Stuhl, um von den Tischgenossen zu scheiden. Frau Stör vergoss Tränen, die leicht fließenden, salzlosen Tränen der Ungebildeten beim Lebewohl, und zeigte gleich darauf hinter Joachims Rücken der Lehrerin mit Kopfschütteln und gespreizt hin- und hergedrehter Hand eine faule Miene voll überaus ordinärer Zweifelsucht in Hinsicht auf Joachims Befugnis zur Abreise und auf sein Wohlergehen. Hans Castorp sah es, indem er im Stehen seine Tasse austrank, um dem Vetter auf dem Fuße zu folgen. Noch gab es Trinkgelder zu reichen, den amtlichen Abschiedsgruß eines Gesandten der Verwaltung im Vestibül zu erwidern. Wie immer standen Patienten bereit, der Abfahrt zuzusehen. Sie winkten mit Tüchern, während der Wagen am Hinterrad gebremst die Anfahrt hinabschurrte. Joachim hatte Rosen erhalten. Er trug einen Hut auf dem Kopf. Hans Castorp nicht. Der Morgen war prächtig. Der erste sonnige nach langer Trübe. Fast schade, meinte Hans Castorp, dass gerade zur Abreise so schönes Wetter geworden. Es läge Bosheit darin und ein recht unwirtlicher Schlusseindruck erleichtere jede Trennung. Worauf Joachim, Der Erleichterung bedürfe er nicht, und das sei vorzügliches Ausbildungswetter. Er könne es drunten wohl brauchen. Sonst sprachen sie wenig. Wie alles lag für jeden von beiden und zwischen ihnen, gab es freilich nichts Rechtes zu sagen. Auch hatten sie vor sich den Hinkenden auf dem Bock neben dem Kutscher. Hochsitzend, gestoßen auf den harten Kissen des Kabriolets, hatten sie den Wasserlauf, das schmale Gleise, zurückgelassen, fuhren sie hin auf der unregelmäßig gebauten, der Eisenbahn gleichlaufenden Straße und hielten auf steinigem Platz vorm Bahnhofsgebäude von Dorf, das nicht viel mehr als ein Schuppen war. Hans Castorp erkannte alles mit Schrecken wieder. Seit seiner Ankunft vor 13 Monaten, bei einfallender Dämmerung, hatte er die Station nicht wiedergesehen. »Hier bin ich ja angekommen«, sagte er überflüssigerweise, und Joachim antwortete nur, »Tja, das bist du«, und entlohnte den Kutscher. Der rührige Hinkende besorgte alles, den Fahrschein, das Gepäck. Sie standen beieinander auf dem Perron. Am Miniaturzuge neben dem kleinen, grau gepolsterten Wagenabteil, worin Joachim mit Mantel, Plaidrolle und Rosen einen Platz belegt hatte. Letzte Grüße trugen sie einander auf, Grüße an die dort unten, an die hier oben. Dann zeichnete Hans Castorp nur noch mit seinem Stock auf dem Asphalt. Als zum Einsteigen gerufen wurde, fuhr er auf, sah Joachim an und dieser ihn. Sie gaben einander die Hand. Hans Castorp lächelte unbestimmt. Des anderen Augen waren ernst und traurig dringlich. »Hans«, sagte er, »allmächtiger Gott, hatte sich etwas so Peinliches schon je in der Welt ereignet?« Er redete Hans Castorp mit Vornamen an, nicht mit »du« oder »Mensch«, wie sie es ihrer Lebtag gehalten hatten, sondern aller Sittensprödigkeit zum Trotz und peinlichst überschwänglicherweise mit Vornamen. »Hans«, sagte er und drückte mit dringlicher Angst dem Vetter die Hand. »Hans«, sagte er inständig, »komm bald nach.« Dann schwang er sich aufs Trittbrett. Die Tür schlug zu, es pfiff, die Wagen stießen aneinander, die kleine Lokomotive zog an, der Zug entglitt. Der Reisende winkte durchs Fenster mit dem Hut, der Zurückbleibende mit der Hand. Zerwühlten Herzens stand er noch lange, allein. Dann ging er langsam den Weg zurück, den Joachim ihn vor Jahr und Tag geführt hat.